Während nun aber ein Blatt wie die Reichspost nach außen hin ingrimmigsten Antisemitismus pflegt, gleichzeitig aber in katholischer Allliebe jeden, der da zu Kreuze kriecht, mit offenen Armen aufnimmt, ein Blatt, welches in zwei Fassungen erscheint, der einen, die auch den Fragen der Großstadt und des weltlichen Getriebes dient, der anderen, die nur der ländlichen Bevölkerung und dem bescheidenen geistigen Ausschnitte dient, den Roms Psychagogie, dem bäuerlichen Intellekt zubilligt, so konnte es doch jener Richtung der christlich-sozialen Partei zum Organe werden, die da zum Zwecke der Wahlwerbung deutschfreundlich tatsächlich von grimmigsten Hass gegen den deutschen Menschen erfüllt, dem Zionismus ein liebwerter, wohlvertrauter Feind sein konnte. Dass der jüdische Kapitalist heutigen Tages christlich-sozial wählt, ist für denjenigen, der die wahren Zusammenhänge kennt, kein Wunder. Ist doch der Antisemitismus dieser Herren nur der Ausdruck der Gier nach dem jüdischen Gelde, welche Gier in dem Augenblick beschwichtigt werden kann, wo ihnen Zion gnädig vom jüdischen Goldregen einen bescheidenen Anteil vergönnt. Wenn wir noch obendrein ein Blatt wie den Abend erwähnen, so geschieht es nur deshalb, weil hier durch Korruptionsriecherei, durch unerschrockenes Aufdecken von Schwindeleien, Schiebermanövern und Gaunerstücken mit unbekümmerter Preisgabe jüdischer Namen der ahnungslose Leser darüber hinweggetäuscht wird, dass hier ein streng zionistisches Organ seine alterprobten Schwindelkünste zur Verwirrung und Täuschung des Lesepöbels entfaltet. Alle übrigen Blätter sind leichter zu durchschauen. Die Arbeiterzeitung ist das streng sozialistische Organ, das für den arischen Leser gegen Kapitalismus und Wucher wettert, deren geheime Lenker aber tatsächlich dafür Sorge tragen, dass alles Geld und alle Macht der Erde in die Hände der Kinder Israels hinübergeleitet werde. Diesen und zahlreichen anderen deutschfeindlichen Journalen stehen als rechtschaffen deutsche Organe nur die Deutsch-Österreichische Tageszeitung sowie das Deutsche Volksblatt gegenüber, neben welchen die einmal wöchentlich erscheinende Arbeiterpresse, das nationalsozialistische Organ, ein kümmerliches Dasein fristet, vom siegreichen Willen Zions einem baldigen Tode vorherbestimmt. Und man denke nun, wie schlimm es um die deutschen Angelegenheiten hierzulande steht, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr deutsche Rechtschaffenheit und gute Gesinnung mit Ahnungslosigkeit und einem kindlich treuherzigen Gemüte, das aus der veränderten Lage immer noch nichts zu lernen wusste, gepaart zu sein pflegen. Dass in diesen deutschen Blättern aber schon heute mehr und häufiger als ihre redlichen Verwalter ahnen, Zions Abkommandierte ihr verhängnisvolles Wesen treiben, würden diese wohl nur mit einem ungläubigen Lächeln, mit abwehrenden Achselzucken beantworten. Auffallend ist jedenfalls, wie selten gerade die deutschvölkische Zeitung über den konventionellen Wald- und Wiesenantisemitismus hinausgeht und dank Zions geheimen Einflüsterungen gefährliche Aufklärungen, wie ich sie des Öfteren zu geben versuchte, mit dem Hinweis auf den von mir doch wahrhaft auch eingenommenen Rassenstandpunkt abzulehnen wusste. Nun aber denke man sich als einzige Quelle zur Speisung mit auswärtigen Angelegenheiten die mit den geheimen Absichten Zions aufs innigste verknüpften internationalen Nachrichtenbüros. Für Österreich das Telegrafen- und Korrespondenzbüro, für Deutschland das Wolf-Büro, England Reuters Office, Frankreich Agence Havas, Italien Agenzia Stefani und wie sie in den übrigen Ländern und Weltteilen noch heißen mögen, sie, die ein Land über des anderen Tun und Treiben einzig und allein im Sinne Zions zu informieren beflissen sind. Derartig umkrallt von dem jüdischen Weltbeherrschungswillen dürfen die Länder und Reiche nichts erfahren, was Zion nicht genehm ist. Und dieses kann sich wirklich und wahrhaftig schmeicheln, heutigen Tages der ganzen Welt jenes Bild der Lage, jene politische Auffassung, jene Weltanschauung aufzuzwingen, die es für gut befindet. Da aber heute jener Internationalismus kaum erst in einigen Köpfen ein zaghaftes Leben führt, der da wüsste, dass die Völker nur erst dann zur Ruhe und Frieden kommen würden, wenn es ihnen in gemeinsamer, einmütiger Aktion gelänge, das allumspannende jüdische Netz zu zerreißen, so wird die Hoffnung von Tag zu Tag geringer, dass die jüdische Weltherrschaft noch in letzter Stunde zu vermeiden sei. Wenn man nun vollends weiß, wie unser unglückseliges Deutschland heute nur vom Judentum beherrscht wird, ohne dass die Bevölkerung im Grunde noch eine Ahnung davon hätte, wenn man sieht, wie unter der Maske des Sozialismus und der Zentrumspartei abwechselnd Juden es sind und immer wieder Juden, die die Schicksale des Deutschen Reiches lenken. Der traumglotzkugelige Deutsche vermag immer noch nicht aus einem Gesichte die Rassenmerkmale zu erkennen. So muss man um die Zukunft wohl hoffnungslos sein und geradezu verzweifeln. Nur die eine Tatsache, über die man je nach Gesinnung lachen oder weinen könnte, mag in diesem Zusammenhang angeführt werden, dass im Auswärtigen Amte in Berlin für jüdische Angelegenheiten die schönsten und prächtigsten Fronträume eingeräumt sind und dies Ressort ganz offenherzig begründet werden konnte. Und ferner noch, dass während die Bewachung der Auslandspost der fremdsprachigen Mitteilungen eine äußerst scharfe ist, jenes Idiom, das unzweifelhaft heute für Deutschland die gefährlichsten und vernichtendsten Nachrichten enthalten dürfte, dass Deutschland, Polen, Russland, Rumänien, Österreich, England, Holland, Portugal und Amerika umspannt, das Jiddisch als politisch harmlos und völlig ungefährlich von der Briefzensur des Auswärtigen Amtes freigegeben ist. Diese letzte Tatsache wollen wir als letztes, furchtbarstes Symbol für die vom deutschen Michel klag- und kritiklos hingenommene Unterjochung unter den Willen Zions hierher setzen. Möge sie den unglückseligen Schläfer anschreien und aus dem Schlummer erwecken, dass er endlich in allerletzter Stunde aufspringe, sich den Schlaf aus den Augen reibe und mit einem ersten, verdutzt erkennenden Aufleuchten im misstrauisch geschärften Blicke an sich herabschauen erlerne, um nun Stück um Stück die jede seiner Gliedmaßen einzeln umschnürenden Fesseln aufzuknoten oder zu zerreißen. Dazu bedarf es aber des einen, dass er seine Feinde unter der Maske der Freundschaft erkenne und seine treuesten, besten und uneigennützigsten Freunde, die mit ihrem ganzen Herzen seiner Sache dienen, sich nicht von seinen falschen Freunden verdächtigen lasse, so dass der Satz, wenn die Not am höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten, nicht dadurch zu Schanden werde, dass der Deutsche die Stimme seines Gottes, wenn sie laut und vernehmbar an sein Herz dringt, herabgekommen und entartet, nicht mehr zu vernehmen weiß.